Was ist denn hier passiert? Ihr Herz hat einfach ausgesetzt. Entdeckten Schatz und der vermeintlichen Raubtäterin. Doch beide waren nicht ausfindig zu machen. Glotz mich nicht so böse an, verstanden?